fühle ich mich gefangen. Und der Himmel ist mit dunklen Wolken verhangen. Ich strebe nach der Vergangenheit. Und weil ich weiß nicht, was mir im Jetzt davon bleibt. Ich will nur leben. Alles erleben. Versage ich Tag für Tag. Vielen Dank, es improvisiertes Lied gut. Da, dort hinten hat jemand die Rasse. War das die Rasse gerade? War der Schellenring. Ja. Spielt doch mal noch einfach einen an. Ja.